Führer des Heeres war der Bruder Freimaurer Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, dem auch der Oberbefehl über die französisch-freimaurerische Revolutionsarmee angeboten war, auch ein Beweis für die nahen Verbindungen der Freimaurer in Deutschland und Frankreich. Dieser Verräterherzog wird in Lennings Handbuch wohlweislich nicht als Freimaurer unter den Brüdern dieser herzoglichen Familie aufgezählt. Ein blutrünstiges Manifest Bruder Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweigs beim Einmarsch in Frankreich, von Mainz ausgehend, täuschte die Welt. Das Heer, 80.000 Mann bester Truppen, überschritt die Argonnen. Der Weg nach Paris lag offen vor ihm. Eine Horde Sans-Culotten von etwa 53.000 Mann unter Bruder Domiris und Kellermann stellte sich den 80.000 Preußen, Österreichern und Hessen entgegen. Bruder Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von Braunschweig und preußischer General, verhandelte mit Bruder und General Damories. Statt anzugreifen und zu schlagen, machte als gehorsamer Bruder Freimaurer am 21.09.1972 nach einer mehrstündigen Kanonade bei ganz geringen Verlusten kehrt, so wie es im Willen der unsichtbaren Väter lag, und übergab die französischen Emigranten, die beim Heere waren, der Judenrache. Am gleichen 21.09.1792 wurde König Ludwig XVI. Entthront. Die Verbrecher mussten also schon vorher sehr genau Bescheid gewusst haben, was sich in Valmy ereignen wird. Sie waren nun ihrer Sache sicher und hatten keine Vergeltung mehr zu fürchten. Der Verrat von Valmy ist einer der niederträchtigsten und folgeschwersten Handlungen der Weltgeschichte, ausgeführt durch verderbte Goyim für die Juden. Den Verrat von Valmy hat sich nach vielen Quellen General Bruder Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig zudem noch teuer bezahlen lassen. Die Diamanten des französischen Königshauses und des gemordeten Adels und Geldsummen sollen zur Bezahlung seiner Schulden das Judasgeld gewesen sein. Vom Haus Braunschweig fordert auch heute noch das deutsche Volk Aufschluss über die Diamanten des Diamantenherzogs. Mit Recht sagt der Franzose Domic: Wenn Friedrich Wilhelm II. Ein Napoleon gewesen wäre, er hätte den Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig am 21. September abends erschießen lassen. Der König ließ sich aber durch Geisterbefehle bestimmen. So findet denn die militärisch nicht zu erklärende Umkehr des deutschen Heeres, das Rätsel oder besser das Wunder von Valmy, seine traurige Erklärung, aber auch das Wort des Weltbürgers, Illuminaten und Freimaurers Goethe, Staatsminister des Bruders und Illuminaten Karl August von Weimar, der auch dabei war. Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte an und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Worte, die sonst gar nicht zu verstehen sind. Diese Worte stehen auf dem Domoris-Denkmal des Siegers von Valmy, an dem Orte des Verrates, und deuten an, dass die selbstständigen Völker aufgehört hatten zu bestehen und der nationale Gedanke vor dem jüdisch-internationalen Gedanken der Menschheit und der Jahwes Zepter kapituliert hatte, wie überall, so auch hier durch Verrat. Fürwahr ein erhebender Augenblick, den zu erleben man noch stolz sein sollte. Bruder Goethe aber hatte in diesen Worten dem Geist vom Weimar Ausdruck gegeben, nämlich dem Triumph des jüdischen Volkes über freies Deutschtum, Paneuropas über Deutschland. Der Franzose, der Jude Samson, fällte wenige Monate danach mit der Guillotine das Haupt Ludwigs XVI. Mit den zynischen Worten: »Sohn des heiligen Ludwig, steigen Sie in den Himmel!« Der Jude triumphierte über völkisches Führertum und leugnete später frech, wie die Welt das gewohnt ist, Samsons Judenblut. Die nachfolgende kriegerische Epoche, die durch das Auftreten des Freimaurers Napoleon ihren Charakter erhielt, ist das Auswehen dieser Ereignisse. In Frankreich hatten die Juden und ihre schwarzen Logen sich noch nicht an der Herrschaft erhalten. Sie hatten sich zu weit vorgewagt. Der nationale und antikommunistische Wille regte sich und fand in Napoleon seinen Vertreter. Zunächst glaubten die unsichtbaren Väter, er sei einer der ihren und in ihrer Hand. Bruder Napoleon ließ ihnen eine Zeit lang diesen Glauben, Er berief auch den jüdischen Sanhedrin und bedrängte den Papst in seiner Autorität. Als Vollender der Revolution und als Bundesgenosse der Freimaurerei des Festlandes, die von der Frankreichs weiterhin beeinflusst wurde, führte er seine Kriege und erfocht oft so leichte Siege, dass eine militärische Erklärung dafür fehlt. Das Versagen der Kriegsführung der Gegner Napoleons in gleichem Umfange wie einst bei Valmy ist Freimaurerwerk gewesen. So fiel auch Preußen 1806-1807. Preußens äußere Politik wurde längere Zeit durch den Freimaurer Graf von Haugwitz geleitet, der 1805 einen schmählichen Vertrag mit Napoleon abschloss. Preußens Heer wurde von dem gleichen Bruder Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig geführt, wie einst bei Valmy. Auch die meisten anderen militärischen Führer waren Freimaurer und der Illuminaten- und Freimaurergeist von Weimar, dieser fluchwürdige Weimarer Geist, strahlte unmittelbar durch den Illuminaten- und Freimaurer Bruder Karl August, Großherzog von Weimar, auf die Führung des Heeres aus, das seine verfreimaurerten Führer in das Großherzogtum gebracht hatten. Als ich einst den Feldzug 1806-1807 studierte, erschien er mir militärisch unbegreiflich. So konnte ein Heer im Jahre 1806 auf dem linken Saaleufer nicht aufmarschieren, das es seiner Heimat in den Schlachten von Jena und Auerstedt am 14.10.1806, einem Jahwe-Tage, seinen Rücken bieten musste, so konnten Schlachten nicht geschlagen werden, die dem Feinde das tüchtige Heer gleichsam zum Geschlagenwerden überlieferte. So konnten Festungen nicht übergeben werden, die in einem verteidigungsfähigen Zustande von tapferen Truppen verteidigt werden wollten. Heute verstehe ich die Zusammenhänge. Der Freimaurer ging im preußischen Heere um, hatte es dem Untergange geweiht und lieferte es den freimaurerischen Plänen aus. Auf den Führern lastet der Fluch freimaurerischen Verrates, die Ehre des Heeres steht unberührt da. Nun sehe ich die verfreimaurerten Offiziersschriftsteller über mich herfallen. Möge das deutsche Volk ihr Geschreibsel verachten. Mir steht nichts höher als die Wahrheit, und diese dient der Ehre des alten Heeres und damit der freien Deutschen. Der Freimaurer ging auch im deutschen Volke um. Es fehlt hier an Raum, das würdelose Verhalten von den Brüdern Freimaurern zu schildern, die sich geehrt fühlten, wenn Bruder Franzosen in ihren Logen verkehrten und es störend empfanden, als später der Zug Schills diesen Verkehr unterbrach.